Kiss nicht teuer. Hey, nicht so scheu. Hey, Jacques und Pierre. Nichts als ein Tanz zu dem Rhythmus meines Tambourins. Nackt bin ich nicht, ich bin nur sehr frei. Das macht euch heiß. Was ist dabei? Nichts als ein Tanz zu dem Rhythmus meines Tambourins. Ja! Ja! Weiter! Weiter so! Beifall zeigt, dass du hier gut gefällst. Bleib gerne bei uns, Esmeralda, solang du dich an unsere Regeln hältst. Mich an Regeln halten, Monsieur, gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken. Das hat man mir bereits gesagt. Mach jedenfalls keinen Ärger, Esmeralda. Sonst jagen wir dich ganz schnell wieder aus der Stadt. Wir sind soweit.